Vier kleine Schrubberbürschen wollten Döner haben. Damit es Döner geben kann, musste eine sterben. Musste einer fliehen. Oh, Köder, ich.